Pristine hieß dieser Track von Big Deal. Die Band hat mit June Gloom vor kurzem eine schöne zweite Platte veröffentlicht. War auch letzte Woche hier groß gehypt als Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr auf der Homepage nochmal nachzulesen unter sundayservice.de. Welches diese Woche das Album der Woche wird, da müsst ihr noch ein paar Minuten gedulden. Im Programm habe ich noch für euch About a Group. Dinky ist dabei, dann Rodelius Schneider, Scott Matthew und Julie Doran, um nur einige zu nennen, die noch kommen werden in letzter Stunde hier in der Sendung. Erstmal geht es aber weiter mit Austra. Austra alias Katie Stelmanis, eine Musikerin aus Kanada, die vor kurzem mit Olympia ihr zweites Album veröffentlicht hat. Davon war gerade der Track Annie zu hören. Ziemlich elektro-tanzbar lastig das Ganze. Annie in Klammern Oh Muse You, der Titel hier gerade eben von Austra. Auch die nächste Dame aus Übersee kommt aus Santiago de Chile, heißt eigentlich Del Pilar Iglesias Rivera. Da man diesen Namen ja kaum aussprechen kann, wurde sie von ihrem Bruder immer nur Dinky genannt. Und als Dinky ist sie auch unterwegs vom sag mal, Platten auflegen, bis zum Singer-Songwriter-Tum, bis hin zur Elektrokünstlerin hat sie es gebracht. Mit Dimension D veröffentlicht sie gerade ihr neuestes Werk. Davon hier der Track Xonex. Right. Ooh. Das war der Track Xonex von Dinky alias Alejandra del Pilar Iglesias Rivera. Geboren und aufgewachsen in Chile, in Santiago de Chile, und hat sie jahrelang gearbeitet in New York, auch unter anderem als Tänzerin. Und der Musik wegen dann nach Berlin gezogen, dort lebt sie immer noch, bringt Platten heraus, ihr 5. Studioalbum gerade eben hier veröffentlicht, Dimension D, davon nochmal der Titeltrack von Dinky, Dimension D. Thank you. Die Musik von Dinky, vor allen Dingen der Gesang, hier zu hören, immer recht ätherisch. Ansonsten auch ihre chilenischen Wurzeln nicht zu überhören. Und ja, vielleicht irgendwie Vorbilder dürfen vielleicht Goldfrapp sein oder auch Beth Gibbons. Das kommt auf jeden Fall ganz gut hin. Dimension D gerade eben zu hören, der Titeltrack von ihrem gleichnamigen Album. Das Ganze eben von Dinky. Female Power hier beim Sunday Service nach Austria. Und Dinky auch die nächste Musik von einer Künstlerin, und zwar Julie Doiron. Die kommt wiederum aus Kanada und war früher mal Bassistin bei Eric's Trip, so einer Band, die eher so im Lo-Fi-Grunge-Sound hatte vor vielen, vielen Jahren. Inzwischen ist sie solo unterwegs, hat ihre 13. Platte jetzt am Start. So Many Days heißt diese. Hier kommt Julie Doiron mit Our Love. Das war ein Track von Julie Doiron vom Album So Many Days. Das hat sie in diversen Städten aufgenommen. Montreal, Sackville, Toronto. Und ist diverse Mal umgezogen währenddessen, was eigentlich verwunderlich ist, weil sie bisher eigentlich immer relativ sesshaft war. Sie kommt aus Moncton, das liegt in New Brunswick. Das ist irgendwo im Osten Kanadas, ziemlich in der Einöde. Damals mit Eric's Trip, wie gesagt, Musik gemacht. Die Band hat sich irgendwann aufgelöst. Inzwischen dann auch wieder reformiert. Aber sie hat dann als Broken Girl Musik gemacht. Solo als Julie Doiron, auch mit den Wooden Stars zusammen. Diverse Preise eingeheimst für ihre Alben, für ihre LPs in Kanada und eine der wirklich groß angesehenen Singer-Songwriterinnen, die sich nicht zu verstecken braucht vor Leuten wie Cat Power oder anderen. Judy Doyron war schon so einige Jahre vorher auf der Bildfläche, macht seit 1990 Musik, also jetzt auch schon seit 23 Jahren und ist eine ganz, ganz großartige Künstlerin. Die neue Platte finde ich ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Das Songwriting hat nicht so gut funktioniert diesmal. Eric White, ehemaliger Eric Stripp-Kollege, hat es produziert. Nicht das erste Mal, inzwischen schon das dritte Mal. Vielleicht wäre sie besser dran gewesen, das selbst zu machen oder mit einigen älteren Wooden Stars-Leuten. Vielleicht wäre dann ein bisschen was Besseres rausgekommen. Aber egal, trotzdem auch eine gute Platte. Auf jeden Fall nicht das, was man von ihr erwarten würde, vom hohen Standard her. Aber man darf natürlich auch die Ansprüche nicht zu hoch stellen. Noch ein Track von Judy Doyron, Last Night I Lay in Bed, vom neuesten Album So Many Days. Last night I lay in bed and rested my head and wondered how our lives would be if we had never met on that night last spring. I can't imagine where we'd be. And when I think about all the things we do together, we are making ourselves feel new. And it scares me to think about losing you. Well, I love you, I love you, I do. Yeah, I love you, I love you. Last night I lay in bed and rested my head and wondered how our lives would be if we had never met on that night last spring. I can't imagine where we'd be. And when I think about all the things we do together, we are making ourselves feel new. And it scares me to think about losing you. Well, I love you, I love you, I do. I love you, I love you, I do. Thank you. Den Sunday Service und wir kommen zu unserem Album der Woche. Das kommt heute von Rudelius Schneider und heißt Tiden. Rudelius Schneider sind zwei Herren, zum einen Hans-Joachim Rudelius, zum anderen Stefan Schneider. Der eine ist schon relativ alt, ich weiß gar nicht genau wie alt, aber ich schätze mal so Mitte 60, hat auf jeden Fall hinter sich, hat Krautrock im Prinzip mit legendär oder auch populär gemacht. Und ein Elektronik-Pionier hat bei Bands wie Cluster oder Harmonia oder auch mit Dieter Möbius und Michael Rother zusammengearbeitet damals und viele andere Alben und Bands produziert und aufgenommen, mit Brian Eno zusammengearbeitet, also ein ganz, ganz großer Name der Musik der 70er Jahre. Der andere, Stefan Schneider, ist eigentlich eher ein kleines Licht, zumindest was den CV, den Lebenslauf betrifft. Stefan Schneider ist Musiker gewesen, Gründungsmitglied von Kreidler, die Band aus Düsseldorf, von denen er 99 ausstieg, die es immer noch gibt. Er ist Teil des Trios Torokogrod und macht auch Musik als Map Station und noch mit diversen anderen Leuten in diversen anderen Projekten. Die beiden also als Rudelius Schneider haben eine Platte aufgenommen mit dem Titel Tiden, von dem haben wir gerade den Track Umstunden gehört. Und der nächste heißt Indie Woogie. Thank you. Das war der Indie Woogie. Ein Track von Rödelius Schneider alias Hans-Joachim Rödelius und Stefan Schneider. Ich habe noch nachgeschaut gerade. Hans-Joachim Rödelius wurde geboren im Oktober 1934, ist also 78 Jahre jung, macht immer noch Musik, spielt hier die Tasten und den Synthesizer, das Klavier, und Stefan Schneider, der Jahrzehnte jünger ist, der ist für die Elektronik zuständig. Das Ganze eben vom neuesten Album Tiden, das zweite Werk von Rödelius Schneider und Album der Woche hier beim Sunday Service. Rödelius hat schon mit diversen anderen Leuten zusammengearbeitet, nicht nur der große Brian Eno war dabei. Ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gab es auch eine Platte mit Lloyd Cole zusammen zum Beispiel, auch ganz ungewöhnlich. Aber Hans-Joachim Rödelius hat wirklich ziemlich viele Eisen im Feuer, was Kollaboration angeht. Und hier, wie gesagt, mit Stefan Schneider von Turkogrot und Mapstation sicherlich einen kongenialen Partner um sich geschart. Noch ein Track von den beiden, und zwar Frankly. Rödelius Schneider hörten wir mit dem Track Frankly. Bei ihrem Debütalbum Stunden aus dem Jahre 2011 wurden sie mal beschrieben als eine Mischung aus Erik Satie, der auf Brian Eno trifft, also Klavier, Schnipsel mit der Ambient-Musik vermischt. Ich würde eher sagen, das neue Album Tiden würde klingen, als wenn Leute wie Nils Frahm oder Max Richter, die man eher so aus Klavierkontext kennt, mit minimaler Elektronik arbeiten würden. Also tolles Werk hier von Rödelius und Schneider. Tiden heißt es, und es ist Album der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Sowieso immer mal reingucken und die Sendung nachhören, Playlist nachlesen, Konzerttipps sich anschauen und so weiter und so fort. Scott Matthew ist ein Wahl-New Yorker, der eigentlich ein begnadeter Songpoet ist, aber sein neuestes Album heißt Unlearned. Darauf covert er was das Zeug nur so hält. Die Songs, die er covert, finde ich alle ziemlich grauenvoll, muss ich ehrlich sagen. I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston covert er und diverse andere Geschichten, die ich wirklich im Original noch nicht mal gut finde. Aber einen Track will ich euch nicht vorenthalten, und zwar Darklands. Das Original kommt natürlich von The G's and Ray Chain, hier die Coverversion von Scott Matthew. River of Jesus. und noch eine Cover-Version sozusagen. Vorher hörten wir Scott Matthew, der ja hier Darklands von The Jesus and Mary Chain coverte. Das gerade eben waren About a Group mit ihrem Track Walk On By und der stammte aus der Feder von Burt Bacharach. Hätte ich jetzt nicht unbedingt rausgehört, dass es original von Burt Bacharach klang, aber das ist auch das Prinzip von About Group, sehr viel zu improvisieren und keine wirklich festen Songstrukturen zu haben. About Group sind vier Herren, John Coxon, Charles Hayward, Pat Thomas und Alexis Taylor. Letzterer ist hier für den Gesang zuständig und ihr habt sicherlich rausgehört, Alexis Taylor natürlich auch der Sänger von Hot Chip. Und ja, diese Stimme sehr charakteristisch natürlich für About a Group, aber ansonsten die Songs was ganz anderes als das Hot Chip machen musikalisch. Ich finde es eigentlich relativ spannend hier, muss ich sagen, dem Ganzen zuzuhören. Hat wirklich so einen Jazz-Ansatz mit ganz viel, wie soll ich sagen, Improvisationsgeschichten dabei, ganz viel Jazz, was Schlagzeug, Rhythmik angeht und ja, große Vorbilder hier, eigentlich von allen Leuten, sei es irgendwie Derek Bailey, sei es Evan Parker, Spiritualized, Bill Laswell, Spring Heel Jack oder diversen anderen Leuten, die hier ihre Einflüsse zum Besten geben. Das neueste Album von About a Group, das dritte, trägt den Titel Between the Walls und wir hören nochmal einen Track davon, diesmal eine Eigenkomposition, der heißt Words. Das war der Track Words von About Group, das Ganze vom Album Between the Walls und ja, das Ganze dann auch vielleicht eher nochmal an Hot Chip erinnernd, vor allen Dingen halt wegen des Gesangs von Alexis Taylor. Vielleicht kann er sich auch mal eine andere Art zu singen zulegen bei seinen diversen Projekten, dann kann man vielleicht ein bisschen besser auseinanderhalten. Ansonsten, wie gesagt, hier die Tracks alle sehr viel jazziger auf diesem Album, als das man sonst von ihnen und seiner Hauptband so kennt. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Abschluss heute gibt es von Dump alias, wie heißt er noch hier, James McNew, Bassist von Yola Tango mit seinem seinem Solo-Projekt erschien Anfang der 90er Jahre, Super Powerless, das Album vor kurzem wieder veröffentlicht. Hier sein Track Throw Out the Lifeline. Just reading books too.